PCR-Tests für ausländische Mediziner in Deutschland. Das haben die Gesundheitsminister der Länder heute beschlossen. Ärzte, Zahnärzte und Apotheker müssen künftig vor der Zulassung in Deutschland über ein fortgeschrittenes Sprachniveau verfügen. Psychotherapeuten benötigen quasi muttersprachliche Kenntnisse. Laut Bundesärztekammer waren Ende vergangenen Jahres über 31.000 ausländische Ärzte in Deutschland tätig. Waldmeister ist kein Name für ein Kind. Das hat das Oberlandesgericht Bremen klargestellt und den Antrag der Eltern abgelehnt. Es könne kein Vorname gewählt werden, der die naheliegende Gefahr begründe, dass er den Namensträger der Lächerlichkeit preisgebe, entschied das Gericht. Was machen wir heute Abend? Die letzten zwei Wochen war die Antwort darauf relativ einfach: Fußball-WM schauen. Heute ist zum ersten Mal spielfrei. Viele Fans fühlen sich dabei irgendwie komisch. Heute habe ich echt nichts zu tun, ne? Das ist schon komisch, wo jetzt jeden Tag ein Spiel war. Ich habe es schon eigentlich jeden Abend mitverfolgt. Ich bin jetzt eigentlich schon scharf drauf, dass wieder Fußball ist. Morgen geht es schon wieder weiter. Die ersten Achtelfinalspiele stehen an. Brasilien spielt gegen Chile und Kolumbien gegen Uruguay. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Der Volkswagen-Servicepartner mit der höchsten Kundenzufriedenheit. VW Link Gengenbach. Ausgezeichnet mit dem Best auf Südwest. 3 nach 7, guten Abend, liebe Autofahrer. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe-Basel zwischen Hartheim, Haltersheim und Mülheim-Neuenburg sind immer noch die Rehe unterwegs. Und Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Herbolzheim und Riegel. Hier liegen Reifenteile. 10 Kilometer stockender Verkehr auf der A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe Mitte. Und geblitzt wird A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Riegel und Teningen. B36 Rastatt Richtung Iffezheim Abzweig Wintersdorf. Goldscheuer an der Sporthalle und Mösbach am Sportplatz von Ulm kommend. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel und jetzt viel Spaß mit Charlie 2000. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Escapes us. Sit down, relax, and enjoy the ride. The worst is yet to come. Try to understand our message, but more important is that you feel our music. Welcome. Enjoy. Activated. Come on, let's work, work. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal gerade an und bin gut drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich stehe. Ja, Charlie schon. Und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. You are being taken under our power to your destination. Schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your maximum music radio station. FM. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Thank you. Schicht. Ohne Kompromisse. Radio Ohr. Dein Sender. Kick Buttowski. Schulter. Er riskiert alles. Cool. Krass. Ab geht's. Charlie. Kick ist alles okay. Einfach nur dran. Ja. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst, jetzt kommt nur Werbung. Sau stark. Mehr Drive, mehr Style. Erleben Sie den Peugeot 208 Style mit Lederlenkrad, Touchscreen und Einparkhilfe. Schon ab 129 Euro pro Monat und mit 2000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten. Die Peugeot Style-Wochen bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Mama! Mama! Ja, ich weiß. Ihr wollt zum Kindertag nach Oberkirch. Der Oberkircher Kindertag. Am 28. Juni ab 10 Uhr in der ganzen Innenstadt. Basteln, hüpfen, schminken, Spiel und Spaß an über 70 Ständen. Den ganzen Tag großes Showprogramm mit Hitradio Ohr auf dem Marktplatz. Und zu Besuch sind die Tigerenten-Clubshow mit Günther Kastenfrosch und weitere Musikstars. Der 17. Oberkircher Kindertag. Am Samstag, 28. Juni ab 10 Uhr. Koch! Kochen? Ich? Die Zeiten sind vorbei. Mein Mann hat die M3-Kochschule besucht, während ich meine Traumküche ausgesucht habe. In der neuen M3-Küche habe ich Küchenverbot. Mein Mann kann jetzt so gut kochen. Küchen- und Kochschule für Genießer. M3-Küchen in Offenburg und Kehl-Goldscheuer. Küchen-m3.de. Neulich im Elektrofachmarkt. Entschuldigen Sie, ich suche diese Geräte, die, ja, wie heißen sie denn noch? Na, diese vollautomatischen Dinger für die Küche, damit man morgens richtig munter wird und gut gelaunt in den Tag startet. Ah, ich weiß, was Sie meinen. Hier. Das ist doch... Genau, das ist Ihr neues Digitalradio. Digitalradio hat immer den richtigen Kick. Egal, wie Sie Ihren Kaffee mögen. Einfach mehr Sender, einfach besserer Klang, einfach mehr Spaß. Alle Infos unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Hey, Tim, du hast ja jetzt eine Spange. Na klar, damit ich später gute Chancen bei den Mädels hab. Genau, und wir tragen dazu bei. Kieferorthopädie von Dr. Wittmann, Dr. Bernhard und Kollegen. Die Zahnarztpraxis für angehende Casanovas. In Oberkirch, Kappel-Rodeck und Appenweier. Feiert mit Hitradio Ohr die chilligste Geburtstagsparty des Jahres. Mit Sloan Star und der Irie Crew. Am Freitag, 4. Juli ab 19 Uhr im Strandbad Giffitz. Feinste Sommertunes, frische Cocktails und cooles Nass. 50 Jahre Strandbad Giffitz. 50 Cent Eintritt. Am 4. Juli in Offenburg. Viel Spaß beim Feiern. Wünschen die Badische Staatsbrauerei Rothaus und das Volvo Autohaus Neurohr. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. Licht auf. Jetzt geht's los und du bist... Na, dann kann die Party ja jetzt endlich losgehen. Der Philipp Lahm, der Mertesacker und Erik Durm. Und Großkreuz, der hat manchmal richtig einen im Turm. Oh, oh, oh, oh, oh. Mit Neuer, Hövedes und mit Jerome Boateng. Da wird der deutsche Strafraum für die Angreifer eng. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wer auch unser Gegner ist, Holland wird zu Recht gedisst. Wir sind für'n Pokal bereit, das ist unsere Zeit. Atemlos über'n Platz, in der Abwehr Hummels Mats. Ahnungslos, voll egal, Deutschland holt dir den Pokal. Atemlos über'n Platz und der Jogi macht Rabatt. Ins Regal. Schweinigroß, Kefira, Özil und Podolski. Müller, Draxler, Ginter, Götze vor. Klose, Schürrle und Mustafi holen den Titel. Hauptsache, ihr schießt kein Eichentor. Das fängt ja gut an. Hallo, Fußballfans. Hier ist wieder der Freitag, hier ist die Radio und hier ist euer Charlie 2000. Und das ist speziell sächsisch. Mertesacker und Erik Durm. Und Großkreuz, der hat manchmal richtig einen im Turm. Mit Neuer, Hövedes und mit Jerome Boateng. Da wird der deutsche Strafraum für die Angreifer eng. Wer auch unser Gegner ist, Holland wird zu Recht gedisst. Wir sind für'n Pokal bereit, das ist unsere Zeit. Atemlos über'n Platz, in der Abwehr Hummels Mats. Ahnungslos, voll egal, Deutschland holt dir den Pokal. Und der Jogi macht Rabatz. Atemlos, doch egal, der Pokal kommt

down to big time illusions, step into time. Come on and rock it, sock it, just jump on it. Love is divine. Ja, Pink Floyd Spezial. Hallo Nachtschwärmer. Und bei mir beginnt schon wieder das Chaos. Bandys waren heute schon vor mir da, stell dich mal das vor. Und haben hier ein Wasserbassin aufgebaut. Und plätschern da drin rum. Hör zu, Al. So sehr ich es begrüße, dass du deinen Körper dem Wasser aussetzt, denkst du nicht, wir sollten tapfer in die 50er marschieren und uns eine Klimaanlage anschaffen? Peg, musst du jedes Jahr in den Hundstagen die Klimaanlage erwähnen? Ja. Wenn wir eine gekauft haben, erfinden die bestimmt was Neues. Ich krieg lieber einen Hitzschlag, bevor mir sowas ins Haus kommt. Bei der Zahnbürste hast du genauso ein Theater gemacht. Ach komm, Al, tu eine Klimaanlage her, dann ist Ruhe. Und solange das nicht geschieht, bin ich, Peggy Bundy, ganz offiziell im Streik. Oh. Du kannst nörgeln, du kannst weinen, du kannst wiehern, blöken und muhen. Serving up the hottest beats. The hottest beats in the mix. The Yankees mashup volume 3. Highs, see highs. Lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my cha-cha. You do or you don't know, you will or won't cha. Go downtown and eat it like a bocha. See my hips, big hips, so cha. See my butts and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ba-ta-ta. Ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah-blah-blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, you slipping, oh yeah. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's girlfriend if it's my hand yet. It's girlfriend if it's my hand yet. If you got a big, let me search ya. To find out how hard I gotta work ya. It's girlfriend if it's my hand yet. It's girlfriend if it's my hand yet. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a chick that's even better. I'll make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, send me a witch out. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt go, ba-boom, ba-boom, boom. Keep your eyes on my ba-boom, ba-boom, boom. You think you can handle this, ka-donk-a-donk-donk. Take my thong off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's girlfriend if it's my handy at tumble. It's girlfriend if it's my handy at tumble. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's girlfriend if it's my handy at tumble. It's girlfriend if it's my handy at tumble. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. Wine time, dying, do your dying time. Want those dying, do your dying time. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. No, Mrs. feel super duper, but Prince couldn't give me change my name. Papa, Huta can't tell you slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. No. Just to make your haters even freaking madder. Admit I'm true, name one who better. When I drop this record here, it won't even matter. Why you act dumb like, yeah, duh. Say you act dumb like, yeah, duh. As the drummer boy go rum-pum-pum. Get yourself some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse. Ja, Miss Elliot und Charlie Ray Jepsen. In dieser Sendung kommen 98% aller Zeit solche Spezialsongs. Nämlich hier geht's mit Power ins Wochenende. Du musst dir Spaß gönnen, du musst dein Leben genießen. Manchmal gönne ich mir was Süßes. Na toll, und manchmal gönne ich mir einen Eisprung. Mehr Action, mehr Power. Das ist viel besser. Clubstarters.net. Haben wir längst erkannt, hä? Lunis und Sido. Und dass wir immer noch zusammen sind in 100 Jahren, ist Schuld daran, dass man nicht mehr schlafen will. Weil das wahre Leben. Die doofe Witze-Ecke. Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch. Darum schrei ich jetzt raus, dass ich. Ich bin dieses Himmel, diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub, das ist die. Guck mal, was sie mit mir. Die doofe Witze-Ecke zum ersten heute. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Die beiden streiten sich. Wo hatte ich nur meinen Kopf, als ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe? Stöhnt er. Ja, das kann ich dir genau sagen, sagt sie. Nämlich genau zwischen meinen Oberschenkeln. Ja. Der Sommer kann kommen. Der super sonnenfresche Spaß. Er ist da. Action-Sommer. wieder so spezial, ha? Empire of the Sun und Gossip. Hey! Der Sommer kann kommen. Der super sonnenfresche Spaß. Er ist da, der Action-Sommer. Zu gehen, aber nicht überall und nicht irgendwo. Mein Kaufhaus ist Peters. Peters steckt voller Ideen, ist ein Kaufhaus der kurzen Wege und besitzt ein sympathisch-freundliches Ambiente. Kaufhaus Peters, ganz zentral in Achern, Bühl, Oberkirch und Freudenstadt. Kaufhaus Peters! Wo ich gerne einkaufe. Die Vitaltherme in Bad Wildbad. Die Therme, die bewegt, ist Fitnesstherme, Gesundheitszentrum und Thermalbad. Für nur 10 Euro. Thermalbaden, Saunieren und beim Aquafitness Muskeln stählen. Die Vitaltherme in Bad Wildbad. Autofahrer, aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Pizza für alle. Donnerstags geht das Mittagessen auf uns. Ich hab Hunger. Wir schmeißen eine Runde Pizza fürs ganze Büro. Antreten zum Büro-Quiz-Duell. Jeden Donnerstag bei Hitradio Ohr. Mail mit Name und Telefonnummer an pizza@hitradio-ohr.de. Du siehst aber stattlich aus. Neues aus der Wirtschaftsredaktion. B steht für Baden. Und Inside B steht für das Magazin für Wirtschaft und Leben in Baden. Unsere Top-Themen im neuen Inside B. Neue Ideen gegen den Fachkräftemangel. Der badische Mittelstand verrät seine Tricks. Verbrecherjagd im Boomland. Wie und wo die italienische Mafia auf Baustellen abkassiert. Inside B, das Magazin für Wirtschaft und Leben in Baden. Jetzt wieder neu im Zeitschriftenhandel und in allen Bahnhofsbuchhandlungen. Ich habe für meine Verdauung schon viel probiert. Alles umsonst. Aber jetzt mit Bad Niedernau Römerquelle geht es mir endlich gut. Dieses Heilwasser hilft mir wirklich und bringt meine Verdauung in Schwung. Probieren Sie es aus. Es wirkt. Bad Niedernauer Römerquelle. Natürlich wirksam für eine gesunde Verdauung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ah, Karin, hi. Ja, hör mal, wir müssen nach Straßburg. Der Sommerschlussverkauf im Rive Toile läuft schon. Auch bei den exklusiven Marken wie Desigual, Gap und Hollister. Da gehen wir erst shoppen und essen dann auf der herrlichen Sonnenterrasse. Kostenlos parken können wir für 3 Stunden auf dem Parkplatz P1. Bis dann. Sommerschlussverkauf bei Rive Toile. Vom 25. Juni bis 29. Juli. Alle Infos auf rivetoile.com. Rive Toile, Ihr Einkaufszentrum in Straßburg. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, Nachtschwärmer. Dieses Wochenende ist ein besonderes im Codex. Nach 3,5 Jahren Dauerbetrieb wird es Zeit für eine Pause und kleine Schönheitsreparaturen. Deshalb ist dieses Wochenende noch offen, bis September ist dann geschlossen. Um das Lager zu leeren, gibt es an diesem Wochenende, das heißt heute und morgen, alles für 2 Euro. Longdrinks, Bier, Cola, einfach alles muss raus. Ausgenommen Flaschen 0,5 und größer. Freitags Ü16, Samstag Ü18. Ja, frühzeitig kommen! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? US 2, 3, 4. Hier geht's ins Wochenende! Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie 2000. that's the deal, my dear. Das ist der Power ins Wochenende. Tachchen, Leute, einen verdammt heißen Sommer haben wir. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day. Sommer, Sonne, Entspannung. Oh, jetzt haben wir eine kleine Spezialität. Ihr kennt ja Emily de Forest, die Traurige, und hier ein Duett mit Rihanna. Natürlich speziell noch nicht zu kaufen. Beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so alive. I'm alive when you hold me, moonshine and my lake, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, sky, was habt ihr dazu? Absoluter Wahnsinn! You're in the mix with DJ DJ DJ. Try it, my

Seatbelt coming home. Er ist da, der Action-Sommer. Pump up the bass! Komm, lass uns jetzt ins Wasser gehen. Ich bin ja so verschossen. In deine Sommersprossen. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Absolut göttlich, dachte ich immer. Lana Lois, Rihanna und Rosenstolz. Welches Schloss knackst du nie? Wie oft kannst du widerstehen? Und wann gehst du in die Knie? Warum wirst du weinen? Und wie oft bleibst du stumm? Und für wen wirst du beten? Weißt du wirklich warum? Und bei wem wirst du schlafen?

So, Nachschimmer, ich hatte ja in der ersten Stunde ein riesen Getümmel mit den Bandys hier. Mit dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ihr wisst ja. Und die letzten Worte von seiner Frau waren das. Hallo Peck, immer noch im Streik? Ja, sie war nämlich in Streik getreten, weil Elle hat hier ein Bassin aufgebaut und hatte drin gebadet, weil er zu geizig ist, eine Klimaanlage herzutun. Und dann wurde er erpresst von seiner Frau. Und solange das nicht geschieht, bin ich, Peggy Bundy, ganz offiziell im Streik. Ja, und dann ist er losgestiefelt und jetzt ist er hier. Habt ihr sie? Ja, Dad. Also, gut. Ganz vorsichtig. Sie ist schwer. Vorsichtig, so jetzt. Ja, was bringst du da? Riesengroße Kiste. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Familie, seht sie euch an. Es ist eine Kaiser. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Steht sie nicht da, als wollte sie sagen, cool? Eigentlich steht hier Besitz von Erwin Rommel. Was ihr hier seht, ist die weltberühmte Kaiser-Luftkühlungsmaschine. Die Deutschen haben darauf geschworen. Aber was noch wichtiger ist, sie waren absolut führend in der Technologie von 1942. Und jetzt gehört dieses Baby uns. Das sind die besten 17 Mäuse, die ich je investiert habe. Ach komm, Al, das sind ja 60 Jahre alt, du spinnst. Also dreh mal an der Kurbel. Nicht so heftig, Peg. Du hast doch keinen Sex damit. Naja. Ja, kurble weiter. Genau, hör dir das an. Das zufriedene Brummen bester deutscher Ingenieurskunst. Geht's nur mir so oder wird es wärmer hier drin? Ja, Al. Das ist nur, weil ich es auf niedrig habe. Jetzt drehe ich es hoch. Ich drehe es hoch auf Blitzkrieg. Ja, dann muss es gehen. Jetzt. Was empfindet ihr jetzt? Angst, gut, schon gut. Dann drehe ich jetzt dieses Baby hoch auf. Da friert mir mein Schniebel ab. Okay, aber jetzt muss es gehen. Das wird euch verstummen lassen. Sie fliegt in die Luft. Die Luft. Jetzt explodiert's auch noch. Explosion in 7, 6. Alter, das soll ja ein totaler Reinfall. Yeah. Also das war ein totaler Reinfall mit einer Klimaanlage. Eine 60, 70 Jahre alte Klimaanlage. Ja, du spinnst wohl. Meine Herren, meine Herren. Es lacht ja nicht mehr über mich, oder? doch, erst recht. Das hat ja eine Explosion gegeben. Ja, ich bin für diese Josef-Reiß-Verschlussproduktion die Explosion der Büsten, Alter. Ja, das wäre besser gewesen. Ja, ich muss mich entschuldigen. Für meinen größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Ella. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Sag das nochmal, dann fliegst du raus. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? So, jetzt gibt's Stress. So sieht mein Durchfallgesicht aus. Mein Sodbrenngesicht sieht so aus. Und mein Verstopfungsgesicht sieht so aus. Oh, das muss doch nicht sein. Aber dank Charlie 2000. Das Ende unserer zivilisierten Gesellschaft. Wo ist dein Nachteil? Ich meine, abgesehen vom Durchfall. Ja, gleich 8:30 am Freitagabend. Nachtschwärmer, besucht mich bitte doch auf Facebook. Gebt ein Charlie 2000. Charlie und 2000 in Buchstaben. Und klickt an Abonnieren oder so. Dass wir in Kontakt bleiben. Ja. Diese setzt jedem Spaß die Krone auf. Der super sonnensaftig frische Spaß. Hit Radio Ohr. You got it. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Und Camouflage. Die doofe Witze-Ecke. Immer um halb rum. Der Vater zum Sohn. Herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit, mein Sohn. Nun kannst du bis zu deiner Hochzeit tun und lassen, was du willst. Da ist was Wahres dran, hä? Ja, gut, danke. Der Mann zieht sich aus im ehelichen Schlafzimmer und fragt die Frau: Was tönt dich mehr an, Schatz? mein hübsches Gesicht oder mein sexy Körper? Sie mustert von oben bis unten und antwortet, ja, dein Sinn für Humor. Das ist der Freitag, Nachtschwärmer. Hallo. Ja. Servus, grüezi, hallo. Ja. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das je wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! something. Feel me, touch me, heal me, come take me higher. Euphoria. Ja, und das Studio @hitradio-ohr.de könnt ihr Grüße loswerden und Wünsche. Da kam einer von Tanja Huber. Ich würde gern meinen Verlobten Thorsten grüßen. Und ich liebe ihn über alles. Ja, jetzt denkt jeder, jetzt kommt hier Flashdance ein, Kara. Aber nicht nur. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was broke, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see it. Was machst du für ein Gesicht? Na, heute ist sowieso der Tagfutsch für dich, oder? Oder was gibt's noch? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Ja, für dich auf jeden Fall. Wir sind gleich wieder da, nach einer kurzen Unterbrechung. Oh Mann. Offizielle Teepause. Wahoo! Mehr nach der Werbung. Die Schweizer Alpen. Grandioser Anblick. Erleben Sie sensationelle Aussichten aus den neuen Junior-Suiten im 4-Sterne-Bio- und Wellness-Hotel Alpenblick Höchenschwand. Genießen Sie Entspannung pur und saisonale und regionale Kulinarik. Das Bio- und Wellness-Hotel Alpenblick Höchenschwand. Einzigartig. alpenblick-hotel.de. Wir fangen früher an, lassen unseren Kaffee stehen, machen keine Mittagspause, dafür alles richtig, gehen später nach Hause und alles nur, damit es auch fix geht. Fix, Ihr Stuckateur der Region für Wärmeschutzputz, Trockenbau und energetische Gebäudeoptimierung. Fix, bestes Handwerk, alles aus einer Hand. www.fixgmbh.de. Wir bringen's auf den Punkt. Mama! Mama! Ja, ich weiß. Ihr wollt zum Kindertag nach Oberkirch. Der Oberkircher Kindertag. Am 28. Juni ab 10 Uhr in der ganzen Innenstadt. Basteln, hüpfen, schminken, Spiel und Spaß an über 70 Ständen. Den ganzen Tag großes Showprogramm mit Hitradio Ohr auf dem Marktplatz. Und zu Besuch sind die Tigerenten-Clubshow mit Günther Kastenfrosch und weitere Musikstars. Der 17. Oberkircher Kindertag. Am Samstag, 28. Juni ab 10 Uhr. Neuer Service. Und nur beim E-Werk Mittelbaden. E-Service Solardach. Für alle, die ihren Strom vom eigenen Dach nutzen möchten. Klimafreundlich und wirtschaftlich. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. 50 Jahre Strand Bad Kefitz. Hitradio Ohr sagt Happy Birthday. Großes Geburtstagswochenende am 4. und 5. Juli. Freitag ab 19 Uhr. Summer Tunes mit Sloan Star und der Irie Crew. Samstag großes Familienfest mit Quietscheentejagd und Beachvolleyballturnier. Und am Abend Rock'n'Roll und Surf Sound mit Bonnie and the Groove Cats aus der Schweiz. 50 Jahre, 50 Cent Eintritt. Alle Infos bei uns im Web. Viel Spaß beim Feiern. Wünschen die Badische Staatsbrauerei Rothaus und das Volvo Autohaus Neurohr. Bei Expert Röhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Röhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Röhler macht glücklich. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Nachtschwimmer. Nach 3,5 Jahren Dauerbetrieb ist es Zeit für Umbau, Pause und Schönheitsreparaturen im Codex. Deswegen ab diesem Wochenende bis September Sommerpause. Deshalb dieses Wochenende, heute und morgen, müssen die Lager geräumt werden. Alles für 2 Euro. Longdrinks, Bier, Cola, einfach alles muss raus. Ausgenommen Flaschen 0,5 und größer, die kosten etwas mehr. Heute Ü16, morgen Ü18. Codex Aachen! Einlass 22 Uhr, frühzeitig kommen. Codex Club in Aachen. Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Den besten Charlie 2000. Der ist so gut gelaunt. So als ob das gar nichts wäre. Der macht den besten Sound. Den besten Charlie 2000. Charlie fährt den Obermörder. Ja, den Obermörder Sound sind ja noch da. Willkommen! Letzte Show beginnt. Auf die Plätze, jetzt geht's los. All exercises are suitable for everyone. Uno, dos, tres, cuatro. Aber das habt ihr mal selten mal gehört. Nena mit Rammstein. Du hast.

ganz kurz vor 21 Uhr. Hier ist der Power Freitag. Immer freitags ab 19 Uhr ist Charlie 2000 hier als Partystarter. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Yes, yeah, Radio. Maximum, Maximum, Maximum, Maximum. Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Don't ever let go. Oh, Nachtschwärmer, wir kommen einige besondere Wünsche rein. Italo soll ich noch bringen? Neue deutsche Welle. Fußball frei. Und mein Freund Al, der eine ganz böse Niederlage erlitten hat mit seiner Klimaanlage, ist er explodiert. Ich krieg mich nicht mehr auf. Aber er fängt sich schon langsam wieder an. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Ja, ja. Wann war das? Schon ewig her. Ein Verlierer, ein geborener Verlierer. So ist es, Al. Hättest du vielleicht einen anderen Mann bekommen können, oder? Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Piggy, du hattest sie alle. Licht aus. Spot an.

Leute, einen verdammt heißen Sommer haben wir. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day. Sommer, Sonne, Entspannung. Türen schließen, es geht los. Spezial, neue deutsche Welle von früher. Da geht's los mit Fred vom Jupiter. Ich bin so froh, neue Deutsche Welle Spezial. Hier läuft gerade Peter Schilling mit der Engel 07. 21 Uhr, 24 Uhr, Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Ja, wer kann sich da noch erinnern, Nachtschwärmer? So, jetzt kommen wir zwischendurch mal ein paar Veranstaltungshinweise durchzubringen hier. Heute zum Beispiel im Shooters Love Flying High. Im New Life in Riegel. Die letzte Bastion, ein Rock-Event. Merlin in Malberg, WM-Spezial. Während der Fußball-WM immer freitags Männerabend. Männer zahlen den halben Eintrittspreis, zusätzlich den ganzen Abend 10 Shorts, 2 Zelle für 10 Euro. Dann ist ja dieses Wochenende Durbach in Flammen. Heute und morgen. Vom Feuerwerk bis zu einer Feuershow im Bach. Bauchtänzerinnen, Oldtimer, es ist für jeden etwas dabei. Morgen Samstag. Ibiza Party im Haus des Gastes Bühlertal. Ab 21 Uhr, ab 18 Jahren. Emilien in Haslach, Soundshakers, On the Night. The Sound of Ibiza. Getränkesperrl, DJ Michael Rowland. On dem New Life Black Edition, Black Music Video Mixing. On dem Codex, sie machen ja Sommerpause heute und morgen Ausverkauf. Die Getränke müssen raus, sonst laufen sie ab. Deshalb alles für 2 Euro. Codex Aachen. Codex Aachen. könnte ja gerade so weitermachen nach dem Mann. Im Tretboot in Seenot, Fräulein Menke war das. Komm, wir legen noch zwei zu. Das war die NDW-Spezial. Ja, nicht zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and Gentlemen, welcome. I will bring the action. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Der Koffler Jan geschrieben, per Mail auf studio@hitradio-ohr.de. Hallo Gianni! Ich muss ja das Mikrofon nehmen, ja. Dein Nachbar Jan grüßt dich. Ja, wenn der sich mal zeigen wird irgendwann. Alle Hörer und ganz besonders seine Gäste, die gerade bei ihm in Mörsch zum gemütlichen Grillabend zusammensitzen. Ganz großer Gruß und deinem großen Fan Jasmin. Ja, was denn? Die will ich mal sehen. Ja, Grüße nach Madrid. Alligator, Scooter und noch ein paar andere. Der Sommer wird rasant, voller Action, Sonne, Meer, Strand. Sun fell down. Dir Spaß gönnen. Du musst dein Leben genießen. Manchmal gönne ich mir was Süßes. Na toll, und manchmal gönne ich mir einen Eisprung. Mehr Action. Mehr Power. Das ist viel besser. Clubstarters.net. Ladies and Gentlemen.

Das ist der Sommer mit Hitradio. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Para, para, para. Vere, vere, vere. Para, para, para. Vere, vere, vere, vere. Para, para, para. Vere, vere, vere. El Alex Pejar está haciendo para vere. Sábado na balada. A galera começou a dançar. Tomei coragem e comecei a falar. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Gata me liga, mas fate malada. Quero cumprir com você na madrugada. Dançar, pular, até eu só ganhar. Gata me liga, mas fate malada. Quero cumprir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mira como dice mi tacata. Que empieza la fiesta. Tacata. La gente bailando el tacata. Todo mundo gritando tacata. Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai pirar. We'll be right back. ganz krass, ha? AC/DC und Bee Gees. Auf, jetzt machen wir Bee Gees Spezial. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas? Johnny Walker Lynn and Zaya. Oh, jetzt gebe ich Gas hier. Yeah. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. And baby, I could use your help. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no good. Don't you tell me to stop. You stick around and make it what you want. No one's beyond what you can tell. Famous beat crumbles so versatile. Style, profile, I said. It always makes me back when I hear ooh, child. From the hunter never had to the now. I brought my memory balls in the very last mile. Well, if you battle me, I will revive. You will always say my style. I get no doubt. But I get I get no doubt. But I get up again.

volle Power. Der Sommer kann kommen. Der super sonnenfresche Spaß. Er ist da, der Action-Sommer. Freestyle, höchste Zeit, habe ich fast ganz vergessen. 22.28 Uhr, kurz vor halb elf. Die doofe Witze-Ecke. Ja, genau. Auf der Krankenkasse trifft sie ihre Nachbarin. Was machen Sie denn hier? Ja, ich gebe den Krankenschein von meinem Mann ab. Ja, und Sie? Ich lasse meinen Mann seinen verlängern. Ach, staunen Sie, das machen die hier auch. Nachts gegen halb eins. Er rutscht zu ihr rüber und flüstert zärtlich: Ach, wäre es schön, wenn du jetzt geil wärst. Knurrt sie zurück: Ach, wäre es jetzt geil, wenn du schön wärst. Das ist der Power ins Wochenende. Hey! Voll abgefahren! Was? Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweine rein. Was für ein Albtraum. Power Radio. Action und Spaß. Non-stop. Oh geil, wie abgefahren! Das war mal die Nummer 1 wochenlang auf den Tanzflächen. Rofo und Let's Go. 22:35 Uhr am Freitagabend in der Nachtschwärme. Was ist das für ein Mann? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Unvorstellbare Schmerzen. Echt hart. Egal ob aufs Auge oder auf die Ohren. Und jetzt noch so einer aus den 80ern. Eine absolute Spezialität. Spezialität. aus den 80ern, über 30 Jahre, Ultimate Warlord. Scheiße, nein. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alter. When I walk on by, girls be looking like Demi Fly. I pimp to the beat, walking down the street and maneuver free, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass ball, and like Bruce Lee, bro, I got the fun, yeah. Waffenschein gibt. Sex, Sex für den

Was meint ihr, nicht schlecht, ha? TLC. Ihr mit den Red Hot Chili Peppers. Hey, wir haben gleich 23 Uhr. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Euch was brauchst, kaputter Scheiß. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Die Radio. Radio. Nichts für schwache Nerven. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Wie schrecklich. Alles klar. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. It's Friday.